Komm, Struppi. Da vorne die Parkbank ist frei. Endlich komme ich mal in Ruhe zum Lesen. Da liegt ja eine Aktentasche. Arnim Janus, Segelflugstraße 24. Auf, Struppi. Aus dem Lesen wird nichts. Der Mann hat die Tasche hier vergessen. Bringen wir sie ihm. Ist ja nicht weit. Herein. Ach, Frau Hempel, stellen Sie bitte alles auf den Tisch. Ich bin nicht Frau Hempel, Herr Professor. Ich komme, um Ihnen Ihre Tasche wiederzubringen. Wie bitte? Meine Tasche? Ja. Ach ja, sehr liebenswürdig. Sie ahnen ja nicht, wie wichtig diese Tasche ist. Darin ist nämlich mein Gutachten für die ISV. Die ISV? Ja, ISV. Internationale Sphragistenvereinigung. Sarfe, wie heißt das? Sphragistik. Ja, das ist die Wissenschaft, die sich mit dem Studium von Siegeln befasst. Zigarette? Danke, ich rauche nicht. Ja, die Sphragistik ist ungemein fesselnd. Hier, meine Sammlung. Mann, oh Mann, so viele Siegel. Was Sie da gerade ansehen, ist eins der seltensten Stücke, die ich besitze. Das Siegel Karls des Großen. Und hier das von Ludwig dem Heiligen. Toll. Und das da mit dem Pelikan drauf? Ja, dieses merkwürdige Stück habe ich durch Zufall in Wien entdeckt. Das Siegel Ottokar des Vierten von Soldawien. So. Es ist eins der wenigen Siegel dieses Landes. Aber es muss noch andere geben. Ich reise demnächst nach Soldawien, um an Ort und Stelle zu forschen. Mein Freund, der soldawische Gesandte, hat mir ein Empfehlungsschreiben versprochen, das mir Zugang zu den Staatsarchiven verschaffen wird. Zigarette? Danke, nein. Und wann fahren Sie? Sobald ich einen Sekretär gefunden habe, jemanden, der sich mit allen praktischen Dingen der Reise befasst. Nicht uninteressant. Wie ich sehe, interessieren Sie sich für Sphragistik. Geben Sie mir Ihre Anschrift, ich lasse Ihnen dann meine Broschüre. Wie werde ich Sphragist zugehen? Sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Oh, bitte. Tim verabschiedete sich vom Professor und wir stiegen die Treppe hinunter. Am Treppenabsatz stand ein Mann, der eine altmodische Taschenuhr zu stellen schien. Seltsam. Wonach stellt er denn seine Uhr? Hier ist doch weit und breit keine andere Uhr im Treppenhaus zu sehen. Wo habe ich denn mein Buch gelassen? Ach, beim Professor natürlich. Komm, Struppi, gehen wir nochmal zurück. Hier, entwickel das mal. Er hat diesen Tim vorhin auf der Treppe mit der Minikamera aufgenommen. Hörst du, Struppi? Das kommt aus dieser Wohnung hier, die unter dem Zimmer von Professor Janus liegt. Schade, dass wir übers Abhörgerät nicht mehr rauskriegen konnten an seinen Namen. Mach dir mal keine Sorgen, das wird schon alles klappen. Mit Professor Janus müssen wir allerdings noch warten, bis er die Empfehlungsschreiben von der Gesandtschaft hat. Ist klar. Ich hau jetzt ab. Wir sehen uns später. Los, Struppi, nichts wie weg, sonst sieht der Kerl uns noch. Gesagt, getan. Wir also nix wie weg und ab nach Hause. Und dort informierte sich Tim mit Hilfe eines Lexikons über das Land Soldawien. Soldawien mit der Hauptstadt Klok wurde im 11. Jahrhundert von den Borduren erobert. Hier, Tim? Ja, mit wem? Wie? Sie wollen es mir nachher sagen. Wann? Jetzt gleich? Einverstanden. Ich erwarte Sie. Seltsam, seltsam. Ein Mann mit Akzent, der mir angeblich was Wichtiges mitzuteilen hat. Naja, lesen wir erst mal weiter. Im Jahre 1275 erhob sich das soldawische Volk. 1277 wurde Baron Almazu zum König ausgerufen. Ah, das wird der mysteriöse Anrufer sein. Mein Gott, der Mann wird doch nicht tot sein. Erstmal die Tür zu. Eine seltsame Art, Freunde zu empfangen. Schulze und Schulze, die Superdetektive. Ja, Schulze und... Ja, was ist denn das? Ist der Mann tot? Fassen Sie mal an. Ja. So, ja. Vorsichtig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir legen ihn erstmal aufs Bett. So. Mein Herz schlägt ziemlich kräftig, Gott sei Dank. Ja, was ist denn eigentlich passiert? Ja, das weiß ich selber nicht. Der Mann rief mich an und sagte, er wolle mit mir reden. Ja, und als er schließlich vor der Tür stand, brach er lautlos zusammen. Lautlos? Wie können Sie dann behaupten, dass dies der Mann ist, der Sie angerufen hat? Das liegt doch nahe, dass dieser... So, und das hier? Das sind doch Spuren eines Kampfes. Ja, ja. Und dann die Beule. Der Mann hat doch eine Riesenbeule am Hinterkopf. Beule, Beule. Der Mensch fiel mit der Tür ins Haus und dabei hat er die Vase runtergerissen. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Aber ich verstehe schon. Es würde Ihnen besser ins Konzept passen, wenn ich ihn zusammengeschlagen hätte. Das war typisch Schulze und Schulze. Sie nannten sich Tims Freunde und gleichzeitig verdächtigten sie ihn. Leider konnte der Fremde, als er wieder zu sich kam, Tim nicht entlasten. Er konnte sich nicht mal an seinen Namen erinnern. So, Sie wissen nicht, wie Sie heißen. Der Spaß hat ein Ende. Ich habe nicht so viel Humor wie mein Kollege. Also nehmen Sie sich zusammen. Wie heißen Sie? Nun machen Sie mal halblang, Herr Schulze. Vielleicht hat der Mann tatsächlich seinen Namen vergessen. Das könnte ein Fall von Amnesie sein. Ne Unsinn. Was hat eine Amnestie damit zu tun? Ich spreche von Amnesie, von Gedächtnisschwund. Hm. Er hat einen Schlag auf den Schädel bekommen und daraufhin das Gedächtnis verloren. Hm? Wir sollten ihn ins Krankenhaus bringen. Anämie? Naja, ich weiß nicht. Was meinst du dazu, Schulze? Amnestie? Naja, ist... Wäre wohl besser. Hm? Ich meine, bringen wir ihn erstmal ins Krankenhaus. Jo, stützen Sie sich mal auf uns. Sehr ja, verantwortungsvoll, meine Herren. Also, bis dann. Ich verstehe wirklich nicht, was hier eigentlich gespielt wird. Verdammt, die Fensterscheibe. Wer schmeißt denn hier? Was ist denn, Struppi? Ah, sieh da. Ein Stein mit einem Zettel dran. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das heißt, man will mich warnen. Aber warum? Tim machte ein Gesicht wie ein Jagdhund, der einen ganzen Schwarm Rebhühner beim Eierlegen entdeckt. Er war auf einen Fall gestoßen. Da gab's nur eins, weitermachen. Tim zögerte nicht lange. Am nächsten Morgen bewarb er sich, mit Erfolg versteht sich, bei Professor Janus als Sekretär. In der Zwischenzeit besuchten uns wieder mal die Herren Schulze und Schulze. Da liegt ein Paket vor Tims Tür. Ja, gib mal her. Bitte. Du, da steckt ein Brief unterm Paketband. Ja. Na, da bin ich ja gespannt. Wenn Sie für die gestrigen Ereignisse eine Erklärung wünschen, Sie finden sie in diesem Paket. Ja, nun, ein Freund. Nun, lass uns doch erst mal reingehen. Tim lässt die Tür ja immer offen. Na ja. So. Und nun schieb das Band mal ganz vorsichtig zur Seite. Ja. Gleich wissen wir, was hier gespielt wird. Ja, so. Jetzt nur noch ein... Ah! Schulze, wirf das Ding weg! Was ist denn hier los? Mein Gott, wie sehen Sie denn aus? Ihnen hängen ja die Kleider in Fetzen vom Leib. Ja, sind Sie verletzt? Ja. Nee, nur ein paar Beulen. Hier, der Brief steckt in einem Paket. Und in dem Paket war eine Bombe. Diese elenden Verbrecher. Umbringen wollten Sie mich. Schnell, kommen Sie. Die schleichen bestimmt noch auf der Straße rum, um ihren vermeintlichen Erfolg zu genießen. Da, die beiden Kerle. Tim! Hinterher! Vorsicht! Meine Waffe, schnell! Ach, zu spät, Sie sind weg. Ja, wir könnten ja vielleicht das Motorrad... Ja, wir beschlagnahmen es. Alle vier aufs Motorrad? Na gut, von mir aus. Festhalten, Leute! Ich bin zu schnell angefahren. Die sind alle drei vom Blutschuss gekippt. Na egal. Hauptsache, ich hole die Banditen ein. Vorne sind Sie. Ja, wartet, Freunde. Verdammt, Sie bremsen. Oh, mein Kopf. Warum fahre ich Idiot auch so dicht auf? Ja, die Verfolgung war ein Reinfall gewesen. Tim konnte froh sein, dass er mit heilen Knochen davongekommen war. Wer jetzt glaubt, das alles war ihm Warnung genug, der irrt sich gewaltig. Hallo? Janus. Ach, guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Ist alles klar? Ja, es ist alles fertig. Die Flugtickets nach Clock habe ich auch. Wann geht es los? Wir treffen uns um 11 Uhr auf dem Flugplatz. Also, bis morgen, Herr Professor. Guten Abend. Oh. Wie bitte? Oh. Hallo? Hilfe! Professor Janus ist in Gefahr! Komm, Struppi, schnell! Tim rannte, was das Zeug hielt. Doch als wir beim Professor ankamen, war von irgendeiner Gefahr weit und breit nichts zu sehen. Ah, Sie sind es. Wollen Sie mir beim Kofferpacken helfen? Bitte entschuldigen Sie, Herr Professor, aber Sie haben am Telefon um Hilfe geschrien. Da bin ich sofort losgerannt. Bitte, ich? Geschrien? Ja. Was meinen Sie damit? Tja, da war der gute Tim ganz schön baff. Die Geschichte wurde von Tag zu Tag unverständlicher. Was wohl auf der Reise noch alles passieren würde. Na, das war ja ein ganz angenehmer Start. Wunderbar, wunderbar. Und sehen Sie mal da unten, die Schafe. Einfach malerisch. Ach ja, ganz winzig, kaum zu erkennen. Seltsam. Er hat seine Brille in der Hand, weil er sie gerade geputzt hat. Und sieht doch, dass die Punkte da unten Schafe sind. Komische Kurzsichtigkeit. Ja, und er raucht auch nicht. Wir sitzen hier im Raucher und er raucht nicht. Hat er sich seit gestern das Rauchen abgewöhnt? Tim grübelte und grübelte. Schließlich bastelte er sich eine hübsche kleine Theorie zurecht. Wenn mich nicht alles täuscht, ist dieser sogenannte Professor ein Betrüger. Die Schreie am Telefon kamen vom richtigen Professor Janus. Man hat ihn entführt und den Kerl hier neben mir an seine Stelle gesetzt. Feine Bande. Bei der Zwischenlandung reiße ich ihm den falschen Bart ab und lasse ihn verhaften. So, wir sind schon da. Da unten ist die Landebahn. Von hier aus geht's mit der Sondermaschine weiter, die uns die soldatische Regierung zur Verfügung gestellt hat. Na, die Landung geht ja genauso glatt wie der Start. Also, dann wollen wir mal. Tim stand auf und tat so, als würde er stolpern. Dabei flog er auf den Professor zu und hielt sich an seinem Bart fest. Doch der Bart hielt. Er war echt. Sollte Tims schöne Theorie von vorn bis hinten falsch sein? Verwirrt stieg er in das kleine soldawische Regierungsflugzeug und nahm einen Reiseprospekt zur Hand. Besuchen Sie das herrliche Soldawien. So, so. Die Geschichte Soldawiens. Muska der Erste, Muska der Zweite, Ottokar der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte. Interessant. Ottokar der Vierte rettete im Jahre 1360 sein Leben und den Thron, indem er den rebellierenden Baron Stasowitsch mit dem Zepter niederschlug. Seitdem zeigen die Nachfolger Ottokars des Vierten jedes Jahr am St. Wladimirstag dem begeisterten Volk dieses Zepter. Verlieren sie es, so verlieren sie auch die Herrscherwürde. Halt! Was ist das? Mein Sitz? Oh mein Gott, eine Klappe im Flugzeugboden! Struppi, wir fallen! Der Fallschirm. Ist ja nur der Fallschirm. Ja, hier. Ich hab ihn erwischt. Das ist schon bloß halten. Der Ruck, wenn er sich öffnet. Im Fallen sah ich, wie sich Tims Fallschirm öffnete und Tim aus den Händen glitt. Es war schrecklich. Während ich in den geöffneten Fallschirm plumpste und sacht zur Erde hinabsegelte, fiel Tim unaufhaltsam in die Tiefe. Ein Heuwagen! Mein Gott, wenn ich nur... Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ich lebe. Ja, und Struppi auch. Komm, Struppi, wir wollen die Verbrecher anzeigen, bevor die Maschine in Klopp landet. Da vorne. Gendarmaskaya. Das heißt doch bestimmt Gendarmerie. Heran. Ich möchte den Kommissar sprechen. Der Kommissar ist ohne Voranmeldung nicht zu sprechen. Ich bitte Sie, bringen Sie mich zum Kommissar. Was ich zu berichten habe, ist für Ihr Land von lebenswichtiger Bedeutung. Lassen Sie ihn herein, Sprutsche. Danke, Herr Kommissar. Bitte nehmen Sie Platz, Herr. Tim. Mein Name ist Tim. Ich bin Reporter und gegenwärtig Sekretär von Professor Janus. Das heißt, von dem echten Professor Janus. Eine geschlagene Stunde lang saß Tim im Büro des Kommissars und berichtete ihm, was geschehen war und was er befürchtete. Ich danke Ihnen, Herr Tim. Sie haben unserem Land einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Ich rufe sofort den Clock an, damit Professor Janus verhaftet wird. Aber bitte sprechen Sie noch mit niemandem darüber. Natürlich. Sagen Sie, kann man hier ein Auto mieten? Oh nein, aber morgen ist in Clock Markt. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gleich mit einem Bauern mitfahren. Allerdings nur mit einem Pferdefuhrwerk. Aber morgen früh werden Sie dann in Clock sein. Gut, wenn es nicht anders geht, fahre ich auch mit einem Pferdewagen. Der Bauer, der uns auf seinem Einspänner mitnahm, war ein gutmütiger, fröhlicher Mann, der ab und zu ein bisschen stotterte. Doch das schien ihn nicht zu stören. Er konnte sogar selbst darüber lachen. Bei unserer ersten Rast im Gasthof zur Krone hatten Tim und ich Glück. Wir trafen eine alte Freundin von uns, die berühmte Opernsängerin Castafiore. Sie bot uns an, uns in ihrem Wagen nach Clock mitzunehmen. Der gute Bauer fuhr allein weiter. Achtung, da hinten kommt er. Hände hoch. Wo ist der junge Fremde, den du nach Clock fährst? Der junge Fremde? Ja, wir wissen, dass er mit dir fährt. Such im Wagen, Slop. Der Fremde, der bei mir war? Du stotterst aus Angst, wie? Nein, weil ich spreche. Niemand da ist hierauf. Redest du endlich oder willst du Bekanntschaft mit meiner Maschinenpistole machen? Ich wollte es Ihnen gerade sagen, aber Sie haben mich unterbrochen. Was ist los? Red schon! Er ist im Gasthof zur Krone ausgestiegen. Mensch, sag das doch gleich. Psst, da kommt ein Wagen. Und kein Wort mehr und keine Bewegung. Denk dran, wir schießen sofort. Los, Slop, schnell das Gebüsch. Hören Sie, Also Mann, wo ist der? Zum Donnerwetter nochmal. Ich wollte doch nur sagen, dass der junge Fremde in den Wagen gestiegen ist, vorbeigefahren ist. Ja, das war schon grandios. Doch leider half es uns nicht viel. Zwei Dörfer weiter wurde unser Wagen von einem Uniformierten gestoppt, der dem Polizisten aus der Gendarmerie verteufelt ähnlich sah. Polizeikontrolle, bitte die Ausweispapiere. Hier, bitte. Tim, Reporter. Ihr Pass ist nicht in Ordnung, Herr Tim. Bitte kommen Sie mit. Aber das muss ein Irrtum sein. Den Pass habe ich mir unmittelbar vor der Abreise ausstellen lassen. Tut mir leid, aber ich kann Sie unmöglich weiterfahren lassen. Tja, die Falle war zugeschnappt. Tim und ich saßen dort, wo eigentlich der falsche Professor Janus mit dem seltsamen echten Bart und seine Komplizen hingehörten. Doch der Professor hielt sich ganz woanders auf. Er war bereits kurz vor seinem Ziel. Hier ist Ihr Passierschein, Herr Professor. Bitte kommen Sie mit, ich werde Sie zum Schloss begleiten. Die Schatzkammer mit dem Staatsarchiv befindet sich im alten Pulverturm. Nur noch diese Treppe. Wache! Befehl seiner Majestät, dem Professor ist Einlass zum Staatsarchiv zu gewähren. Was für ein herrlicher Raum. Und so gut bewacht. Oh, da liegt ja auch das Zepter des Königs. Ein wunderbares Stück. Und gewiss der sicherste Ort auf Erden, um es zu verwahren. Oh ja, kein Mensch könnte das Zepter stehlen. Und hier ist das Archiv. Es ist nur durch die Schatzkammer zu erreichen. Zwei Wachen werden Ihnen Gesellschaft leisten, solange Sie sich hier aufhalten. Außerdem werden die Türen von außen verschlossen. Das ist Vorschrift. Und wird Sie hoffentlich nicht stören. Nein, nein, durchaus nicht. Vielen Dank. Dann werde ich mich gleich an die Arbeit machen. Der Diener des Königs seiner Majestät Muscar des XII. Konnte nicht ahnen, welche Arbeit der sogenannte Professor meinte. Ganz anders Tim. Unruhig ging er in der Zelle auf und ab. Struppi, wir müssen hier raus. Und zwar schnellstens. Struppi, was ist das? Da schiebt jemand einen Zettel unter der Tür durch. Vorsicht! Sie sollen nach Klock gebracht und erschossen werden. Tun Sie auf der Fahrt so, als ob Sie schliefen. Der Fahrer wird eine Panne vortäuschen. Diesen Augenblick müssen Sie zur Flucht nutzen. Ein Freund. Schnell, Schluppi! Sie dürfen den Zettel nicht finden! Schluck ihn runter! Scheußlich! Erst Wasser und Brot und dann auch noch Papier. Aber was tut man nicht alles als braver Hund seines Herrn? 5 Minuten später saßen wir im Wagen nach Klock. 3 Beamte begleiteten uns. Der Kommissar war auch dabei. Ob er den Brief geschrieben hatte? Warum halten Sie denn hier auf freier Strecke? Irgendwas am Motor ist nicht in Ordnung. Er zieht nicht mehr richtig. Ich sehe mal nach. Ich vertrete mir auch mal die Beine. Der Gefangene schläft ja tief und fest. Was ist denn los? Achtung! Er fliegt! Diese Idee, der Brief. Soll ich jetzt? Ja, los, schießen Sie endlich! Das war eine Falle! Ich bin verloren! Der Abbruch! Ich muss springen! Er muss da unten hinter dem Felsen liegen. Hat sich wahrscheinlich das Genick gebrochen. Steigen wir runter und suchen ihn. In Ordnung. Struppi, wo bist du? Bist du in Ordnung? Ich glaube, ich auch. Die Tanne hat meinen Sturz abgefangen. Komm, wir müssen hier schleunigst weg. Hier muss er irgendwo liegen. Verdammt, keine Spur von dem Kerl. Ja, was ist? Los jetzt, weitere suchen. Der Kommissar. Und ich dachte, der wäre auf meiner Seite. Los, Kuppi, jetzt gibt's nur noch eins. Ich muss den König persönlich sprechen. In diesem Land kann man keinem Menschen trauen. Nach einem unendlich langen Fußmarsch, auf dem wir um jeden Menschen in Uniform einen weiten Bogen machten, erreichten wir endlich das Schloss. Ah, da vorn, der Diener in der rot-goldenen Uniform. Ich glaube, das ist unser Mann. Pardon, mein Name ist Tim. Könnten Sie für mich bei seiner Majestät um eine Audienz bitten? Es handelt sich um etwas außerordentlich Wichtiges. Es geht um die Sicherheit Ihres Landes und um das Bestehen des Thrones. Einen Moment. Wie war doch Ihr Name? Tim. Bitte warten Sie hier. Ich werde Ihren Wunsch dem Adjutanten seiner Majestät unterbreiten. Es klappte. Der Adjutant hatte zugesagt, Tim würde um 22:30 abends, während des großen Balles, einen Augenblick mit dem König sprechen können. Punkt 22:30 waren wir wieder im Schloss. Seine Majestät will Ihnen eine kurze Unterredung gewähren. Folgen Sie bitte dem Hauptmann der Wache, er wird Sie durch den Schlosspark zum Ballsaal geleiten. Herzlichen Dank. Blöder Köter! Eine Falle! Jetzt bist du geliefert, Kleiner! So, alle 3 K.O. Danke, Struppi. Der Hauptmann der Wache, unglaublich. Komm, jetzt geht's auf eigene Faust zum König. Da ist ein Fenster auf. Nichts wie rein ins Getümmel. Warte! Lassen Sie mich durch! Durchlassen, verdammt nochmal! Ich muss den König sprechen! Majestät! Majestät, Vorsicht! Hüten Sie sich vor Professor! Was wollte der Mann nur von mir? Es war doch kein Attentäter. Er war doch völlig unbewaffnet. Wieder saßen wir in einer Zelle und wieder hatten wir Glück im Unglück. Auf der Überführung ins Staatsgefängnis wurde der Gefängniswagen in einen Unfall verwickelt. Die Tür sprang auf, die Polizisten flogen durcheinander und Tim und ich rannten in die Freiheit. Genau vor den Kühler einer großen, schwarzen Limousine. Sind Sie verletzt? Nein, es geht schon, danke. Oh, der König. Vorsicht, Majestät, das ist der junge Mann. Ah ja, ich erkenne ihn wieder. Dann nehmen Sie mal die Hände. Majestät, hören Sie mich an. Ich wollte Sie doch nur warnen. Ihr Zepter. Wahrscheinlich wird es Ihnen jetzt gerade geraubt. Was sagen Sie da? Die Wahrheit, Majestät. Professor Janus ist ein Betrüger. Er will sich in den Besitz von Ottokars Zepter bringen und will Sie damit zwingen, der Krone zu entsagen. Donnerwetter. Nun gut. Ich werde Ihre Behauptung augenblicklich überprüfen. Zurück zum Schloss. Oh. Der Chauffeur machte ordentlich Dampf und in 0,0 waren wir vor der Tür zur Schatzkammer. Aufmachen! Ich bin's, der König! Aufmachen! Keine Antwort. Die Schlüssel, schnell. Hier, Majestät. Schließen Sie auf. Ich fürchte, Sie hatten recht. Da liegen 4 Männer am Boden. Und das Zepter. Großer Gott, das Zepter ist tatsächlich verschwunden. Die Wachen, der Professor und... Ja, wer ist der Mann da? Mein Hoffotograf. Alle betäubt. Seltsam. Hoffotograf? Was hatte der Fotograf hier zu suchen? Und dann mit so einer riesigen, uralten Kamera auf einem Stativ. Und das Stativ steht genau vor der Vitrine, in der das Zepter lag. Seltsam. Wirklich seltsam. So seltsam ist das gar nicht. Professor Janus hatte mich gebeten, ob er vielleicht ein paar Fotos von den schönsten Stücken des königlichen Schatzes für seine private Sammlung bekommen könnte. Ich sah keinen Grund, ihm diese Bitte abzuschlagen. Nun ja, was geschehen ist, ist geschehen. Momentan können wir jedenfalls gar nichts tun. Die Polizei... Majestät, verzeihen Sie, aber Ihre Polizei, das ist so eine Sache. Nun erzählte Tim in kurzen Zügen, was wir in den beiden letzten Tagen erlebt hatten. Der König fiel aus allen Wolken, aber er ließ sich nicht unterkriegen. Wenn das stimmt, was Sie sagen, befinde ich mich in einer äußerst prekären Situation. Die eigene Polizei von Verrätern durchsetzt. Dass es einigen Herren in unserem Lande ganz und gar nicht gefällt, wie ich die armen Bauern unterstütze, ist mir klar. Aber dass diese Herren zu solchen Mitteln greifen, dass selbst die Polizei... Nun gut, dann werde ich eben ausländische Detektive engagieren. Ausländische Detektive? Am nächsten Morgen stellten sich die Herren dem König vor. Majestät, die Detektive. Bitte treten Sie ein. Verdammt, glatt gebohnert hier. Ja. Entschuldigen Sie, Majestät, da sind wir doch glatt gefallen. Gestatten, Schulze. Schulze mit Z und ohne T. Und Schulze. Schulze mit TZ. Glatter Fall, Majestät. Ich meine den Fall mit dem Zepter. Den lösen wir glatt. Ich danke Ihnen, meine Herren, dass Sie meinem Ruf so schnell gefolgt sind. Darf ich Sie bekannt machen? Tim, ein Landsmann von Ihnen. Er wird Ihnen freundlicherweise die Zusammenhänge erklären. Ach nee, Tim. Schön, wieder mal Ihre erstaunten Gesichter zu sehen. Tag, Herr Schulze. Tag, Herr Schulze. So, dann will ich Ihnen mal in kurzen Zügen berichten, was hier alles vorgefallen ist. Ich machte erst mal ein kleines Nickerchen, denn was Tim erzählte, kannte ich ja alles aus eigener Erfahrung. Erst gegen Ende seiner Schilderung spitzte ich wieder die Ohren. Der Fotograf wollte eine Blitzlichtaufnahme machen. Als er auf den Auslöser drückte, strömte ein gelblich beißender Rauch aus dem Blitzgerät, der in Sekundenschnelle alle Personen betäubte, die sich im Raum aufhielten. Den Fotografen, den Professor und die beiden Wachen. Gut, aber ist daran gedacht worden, die Leute zu durchsuchen? Vielleicht hat einer von Ihnen das Zepter ja noch in der Tasche. Nein, nein, unmöglich. Natürlich haben wir alle 4 durchsucht. Völlig erfolglos. Auch die Wände haben wir abgeklopft. Kein Hohlraum, nichts. Das heißt, auch einen geheimen Ausgang gibt es nicht. Die einzige Tür war von garantiert königstreuen Leibgardisten bewacht. Sie schwören, dass niemand die Schatzkammer verlassen hat. Nun, meine Herren, kommen Sie voran. Majestät, die Sache scheint ziemlich einfach zu sein. Glatter Fall, wenn ich so sagen darf. Wenn Sie gestatten, begeben wir uns in die Schatzkammer, um Ihnen zu demonstrieren, wie das Zepter gestohlen wurde. Gut, gehen wir gleich hinüber. Und Vorsicht, das Parkett ist frisch gebohnert. Ja, ja, natürlich. Ja, glatter Fall, nicht wahr, meine Herren? Ja, nun also, gehen wir. Ja. So, da wären wir. Das ist die Schatzkammer. Und hier lag das Zepter. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Ja, die Sache ist, wie gesagt, ganz einfach. Als das Gift ausströmte, hat sich eine der 5 Personen ein Taschentuch vor die Nase gehalten. Und als die anderen bewusstlos waren, hat diese Person das Zepter durch ein Fenster in den Schlosshof fallen lassen. Und dort hob es dann ein Komplize auf. Unmöglich, meine Herren. Im Schlosshof stehen Wachen, die über jeden Verdacht erhaben sind. Doch wie mir berichtet wurde, hat einer der Gardisten gehört, wie ein Fenster geöffnet und wieder geschlossen wurde. Aha. Ich meine, aha, Majestät. Ja, klarer Fall. Ganz klarer Fall. Der Dieb wird das Zepter über die Mauer geworfen haben und dort stand dann jemand, der es aufgehoben hat. Bis zur Mauer sind es 100 Meter und das Fenster ist vergittert. Das macht überhaupt nichts. Herr Diener, bitte geben Sie mir doch einen Gegenstand von der Größe des Zepters. Danke. So, aufgepasst, ich werfe das Zepter, ich meine den Stab hier aus dem... Schulze! Verflucht, also so etwas von Ungeschicklichkeit. Das Zepter hier, ich meine den Knüppel gegen das Gitter zu werfen. Ist doch ganz klar, dass er da wieder abprallt. So wird es gemacht. Aufgepasst. Schulze! Neunmal kluger Besserwisser. Wenn du auch nur einigermaßen ziehst... Hören Sie doch auf. Sie sehen doch, dass es so nicht geht. Das Zepter muss auf eine andere Weise verschwunden sein. Gut, ja. Dann möchten wir erstmal Professor Janes und den Fotografen verhören. Majestät, die Wache meldet soeben, dass der Professor und der Hoffotograf aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Beim Zepter, Ottokars, Komplizen. Überall Komplizen. Der Streich war gut durchdacht. Ich bin verloren. Majestät, lassen Sie uns nur machen. Wir brauchen eine Woche, einen Monat, vielleicht auch nur ein Jahr. Aber Ihr Zepter finden wir. Ach, meine Herren, ich brauche es aber in 3 Tagen. Wenn ich mein Zepter am St. Wladimirstag nicht habe, bin ich gezwungen abzudanken. Majestät, in 3 Tagen legen wir Ihnen das Zepter gefesselt und geknebelt zu Füßen. Ich danke Ihnen, meine Herren. Möge es Ihnen gelingen. Danke, Majestät, danke. Wir werden unverzüglich mit der Arbeit beginnen. St. Wladimir stehe den beiden bei. Ob Sie es schaffen? Ich hoffe es, Majestät. Jedenfalls werde ich, Ihre Erlaubnis vorausgesetzt, auch versuchen, die Sache aufzuklären. Danke, Herr Tim. Ich werde nie vergessen, was Sie für mich getan haben. Ganz in Gedanken versunken, verließ Tim das Schloss und bummelte durch die Straßen. Vor einem Spielwarengeschäft blieb er stehen. Da war Kriegsspielzeug ausgestellt, was Tim sonst ganz und gar nicht gefällt. Jetzt stieß er aber zu meiner Verwunderung einen Freudenschrei aus und rannte zurück zum Schloss. Da vorn, das ist doch der Diener des Königs. Hallo, Diener! Was kann ich für Sie tun, Herr Tim? Ich hab die Lösung. Ich weiß jetzt, wie das Zepter die Schatzkammer verlassen konnte. Warten Sie, ich laufe schon mal vor. Für meine alten Knochen laufen Sie wirklich ein bisschen... Oh mein Gott, Herr Tim! Wache! Herr Tim liegt ohnmächtig am Boden. Danke, lassen Sie nur. Es geht schon. Oh, mein Kopf. Was ist denn nur passiert? Der Fotoapparat. Sehen Sie hier. Eine Stahlfeder, die aus dem Objektiv hervorschnellt. Sie ist mir in den Kopf gesprungen und hat mich K.O. geschlagen. Eine Feder? Ja, aber... Im Schaufenster eines Spielwarengeschäfts habe ich eine von diesen scheußlichen Spielzeugkanonen gesehen. Eine Kanone mit einer Spiralfeder. Um Erbsen und Murmeln abzuschießen. Abzuschießen? Ja, ich glaube, ich ahne was. Sie ahnen bestimmt das Richtige. Gleich werden wir sehen, was an unserer Vermutung dran ist. Hier, der Holzstab, den die Schulze zum Fenster hinauszuwerfen versuchten. Ich stecke ihn ins Objektiv. So. Und nun die Feder gespannt. Sehen Sie? Ja, tatsächlich. Jetzt kann man den Holzstab bzw. das Zepter durch das Fenstergitter schieben. Und die Kamera auslösen. Fantastisch. Der Stab liegt über die Mauer. 100 Meter weit. Er ist hinter dem Fluss in den Wald gefallen. Ich werde mir das mal aus der Nähe ansehen. Tim machte auf der Stelle kehrt und rannte durchs Schlosstor zum Fluss hinunter. Wir ruderten ans andere Ufer und trauten unseren Augen nicht. Stopp, hier still. Du hast ja recht, ich sehe es auch. Da hinten zwischen den Bäumen, das ist der Polizist, der auf mich geschossen hat. Und der Kerl neben ihm? Ja, also ich sage dir, wenn... Das gibt's doch nicht. Hör mal, die Stimme. Wenn dieser Trottel von Fotograf auf das Weidengebüsch gezielt hätte, wie es vereinbart war, hätten wir das verfluchte Zepter längst gefunden. Hörst du, Struppi? Das ist die Stimme aus dem Treppenhaus beim echten Professor Janus. Also haben sie das Zepter noch nicht. Komm, wir müssen den Wald umstellen lassen. Hurra, hurra, ich hab es! Na, warte, Freundchen, du hast es nicht mehr lange. Ein Bein gestellt zur rechten Zeit. Bloß nicht dem anderen Banditen in die Arme laufen. Halt, stehen bleiben! Da, Stupi, fang! Lauf mit dem Zepter zum König! Verdammt, ausgerutscht! Willst du bloß stehen bleiben, Köter? Ah, jetzt bleibt er mit dem Zepter im Unterholz hängen. Glück gehabt! Die ausländischen Detektive! Nix wie weg, nur noch schnell das Zepter, so! Da liegt ja Tim! Tim, was ist? Sind Sie verletzt? Nein, nein, es geht schon. Ich bin bloß gegen den Baumstamm gefallen. Aber das Zepter. Wo ist das Zepter? Sie haben's wieder. Ja. Jetzt sind Sie zu Fuß in die Berge und über alle Berge. Sie wollen über die Grenze nach Bordurien und die ist nicht mehr weit. Kommen Sie, wir müssen Ihnen nach. Was denn, zu Fuß? Natürlich zu Fuß. Wie wollen Sie denn sonst in die Berge kommen? Oder können Sie fliegen? Deckung, Freunde! Ja. Ja. Ja. Keine Angst, wir kriegen Sie. Ich weiß was, Struppi. Komm, wir schleichen uns von hinten an. Geben Sie uns Feuerschutz, meine Herren. Ja, gewiss. Ja. Ja. Hände hoch! Herr Schulze und Herr Schulze, kümmern Sie sich um den Mann hier. Ja, wird gemacht. Er wollte uns mit seiner Ballerei aufhalten, damit der andere mit dem Zepter fliehen kann. Aber daraus wird nichts, Freundchen. Komm, Struppi. Leider kamen wir nicht mehr weit. Es war schon schummrig und eine halbe Stunde später konnte ich die Pfote vor Augen nicht mehr sehen. Wir legten uns in eine Felsennische und schliefen ein. Im Morgengrauen weckte mich Tim. Auf, Struppi. Wir müssen den Gangster finden. Los, lauf, dann wird dir warm. Oh, verdammt! Steine! Ich habe eine Lawine ausgelöst. Verflucht! Der Kerl aus dem Treppenhaus. Da unten! Er hat da unten übernachtet. Los, Struppi, nichts wie hin! Da vorne ist schon die Grenze. Das schaffen wir nicht mehr. Es sei denn... Struppi, pass auf. Ich spring. Ich glaube, ich wäre ohnmächtig. Ist ja gut, Struppi. Du hast ja recht. Ein bisschen riskant war das schon, aus 5 Metern Höhe einem laufenden Mann in den Nacken zu springen. Aber das war unsere einzige Chance, den Kerl das Zepter noch vor der Grenze abzujagen. Was guckt ihn denn da aus der Jackentasche? Ein Schreiben. Betrifft Machtübernahme? Am Vorabend des St. Wladimirstages werden Provokateure in Soldawien Zwischenfälle mit Einwohnern bordurischer Abstammung herbeiführen. Das ist doch... Und hier, um 12 Uhr mittags des folgenden Tages werden die bordurischen Truppen die Grenze nach Soldawien überschreiten. Struppi, wir müssen sofort nach Klock zurück, um den König zu warnen. Bordurisches Flugzeug. Es landet dort hinter dem Hügel. Ein Flugzeug? Struppi, das ist die rettende Idee. Ja, ja, die rettende Idee. Ich hatte noch von Tims Sprung genug und jetzt wollte er sich auch noch ein Flugzeug ausleihen. Und ausgerechnet ein bordurisches. Komm, Struppi, weiter. Da wird gerade ein Abfangjäger aufgetaucht. Genau das, was wir suchen. Los, laufen! Halt, Kameraden! Der Mann da! Ein soldawischer Spion! Zu spät, Kameraden! Ab geht die Post! In einer halben Stunde sind wir in Klock! Trotz kleiner Schwierigkeiten schafften wir es tatsächlich und als wir das Schloss erreichten, wurde der König gerade über die neuesten Ereignisse unterrichtet. Die Lage ist ernst, Majestät. Die extreme Rechte hetzt das Volk auf. Überdies sind gestern schon bordurische Geschäfte geplündert worden. Das ist zwar das Werk von Provokateuren, aber wenn sie sich morgen ohne Zepter zeigen... Es wird kein Blutvergießen geben. Ich werde abdanken. Nein, Majestät, Sie werden nicht abdanken. Tim. Majestät, ich bringe Ihr Zepter zurück. Wie soll ich Ihnen nur danken, Tim? Ach, nichts leichter als das. Wir sind halb verdurstet, völlig ausgehungert und todmüde. Wenn Sie veranlassen könnten, dass wir... Und ob der König veranlasste. In einem riesengroßen Zimmer, mit einem riesengroßen Bett und einem kuscheligen Bettvorleger wurde uns das Beste vom Besten serviert. Schnitzel mit Pommes für Tim und eine riesen Kalbsknochen für mich. Dazu gab's eisgekühlten Orangensaft und eine Riesenschale wunderbarstes Brunnenwasser. Eine Viertelstunde später waren wir tief und fest eingeschlafen. Nun? Morgens um 6? Was ist das? Das bedeutet doch nicht etwa herein? Guten Morgen, geehrter Freund. Morgen? Sie lächeln, Herr Schulze? Ja, hören Sie denn die Kanonen nicht? Ja, das ist der Salut zur Feier des St. Wladimir-Tags. Ziehen Sie sich an, sonst kommen Sie zu spät zu den Feierlichkeiten. Ist denn alles in Ordnung? Ich meine die Verschwörung und die bordurischen Truppen. Alles in Butter, Tim. Alles in Butter. Wir haben die Unterschriften auf dem Brief entziffert, den Sie bei dem Oberverschwörer gefunden hatten. Der König hat die Leute sofort verhaften lassen. Und weil der König mit diesem Schreiben ein Dokument in den Händen hat, das eindeutig beweist, wie die Rollen in diesem Spiel verteilt sind, haben die Borduren ihre Truppen in aller Stille zurückgepfiffen. Ja, das ist ja toll. Nur eins verstehe ich immer noch nicht. Wer ist denn nun der Professor? Ich meine, der Bart ist doch echt. Auch das, lieber Freund, haben wir herausbekommen. Der Zwillingsbruder des echten Professors. Hier sehen Sie das Foto, der Mann ohne Brille. Ja, der Zwillingsbruder des echten Professors hat mit den Umstürzlern gemeinsame Sache gemacht. Und das hier, der andere Mann, der mit Brille und Zigarette, ist der wirkliche Professor Janus. Das erklärt natürlich alles. Die Tatsache, dass der sogenannte Professor mit einmal nicht mehr rauchte und so gut sehen konnte. Mhm. Aber wo haben Sie dieses Foto her? Und wie haben Sie das überhaupt rausgekriegt? Ja, das ist ein Archivfoto. Ein Funkbild aus der Klockerzeitung. Ein Funkbild? Ja. Ja, wir haben es uns von der Redaktion geholt. Ja, aber woher wussten Sie denn, dass die Redaktion... Ja, also um ehrlich zu sein, das Bild war gestern in der Zeitung abgedruckt. Mit einem Artikel dazu, den einer Ihrer Kollegen telefonisch an die Klockerzeitung übermittelt hat. So, auf diese Weise haben Sie es also rausgekriegt. Mhm. Tolle Leistung, wirklich tolle Leistung. Zum Glück sind Schulze und Schulze nicht ganz humorlos. Als Tim sich vor lauter Lachen nicht mehr einkriegte, lachten sie schließlich mit. Tja, und ganz zum Schluss unseres Abenteuers, als uns im Rahmen einer festlichen Versammlung noch einmal der König empfing, taten mir die beiden Helden dann doch wieder ein bisschen leid. Schließlich weiß ich, wie gern auch sie sich mal einen goldenen Orden umhängen ließen. Meine Damen und Herren, geehrte Festversammlung, noch nie in der Geschichte unseres Landes wurde der goldene Pelikan an einen Ausländer vergeben. Heute indessen haben wir, unsere Majestät Muska der XII., uns entschlossen, diese hohe Auszeichnung in Anerkennung der unschätzbaren Dienste, die er unserem Vaterland erwiesen hat, dem Reporter Tim zu verleihen. Und so schlage ich dich, Reporter Tim, zum Ritter des goldenen Pelikan. Bravo. Bravo.